She was a working girl, north of England way. Now she hits the big time in the USA. And if you could only hear me, this is what I say. Genau. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. Won't you please come home? Honey pie, my position is tragic. Come on, show me the magic of the Hollywood sound. Do, do, do. Will the wind that blew her boat across the sea? Haben Sie das gesehen? Kindly send a sailing back to me. Honey pie, you were driving in frantic all across the Atlantic to be where you belong. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt mitpfeifen. Das Zwischenspiel, everybody whistle. Sie brauchen nur die Lippen zu stülpen und zu pusten. Okay? Bin ich akustisch einigermaßen verständlich und erreichbar hinten? Optisch auch? Ist doch sehr weit weg da hinten. Ist doch ein ziemlich großer Saal. Vielleicht rückt ihr ein bisschen auf. So viele Plätze. Wo waren wir stehen? Ach ja, beim Zwischenspiel. Also, I wanted everybody to whistle. Das Thema ist freigestellt. She became a legend of the silver screen. Da war's wieder. Kindly send a sailing back to me. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. Won't you please come home? Everybody whistling again. Langsam ausklingen lassen. Dankeschön. Oh, nicht so laut. Dankeschön. Vielen Dank.